Good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wundervollen Freunde. Shall we have another devotional? Sollen wir eine weitere Andacht halten? I think we shall. Ich denke, wir werden. There's something that I've been wanting to actually talk for a while. Etwas, worüber ich schon eine Weile sprechen wollte. Which is something burning on my heart. Was auf meinem Herzen brennt. And I finally said, let's do it. Und ich endlich gesagt habe, wir machen es. And I call it the clash of the two kingdoms. Und ich nenne es das Aufeinanderprallen der beiden Königreiche. You know, when we talk about the kingdom, wenn wir über das Königreich sprechen, there's a lot of confusion in the Christian world. Gibt es in der christlichen Welt viel Verwirrung. A lot of people put the kingdom only in the future. Viele Leute legen das Königreich nur in die Zukunft. You know, one day the kingdom of God will be established here on this earth. Eines Tages wird das Königreich Gottes auf dieser Erde errichtet werden. And that's when the millennium will be here and that's the kingdom. Das ist der Zeitpunkt des tausendjährigen Reiches und das ist das Königreich. And there are other people who have the strong theology of they are called the kingdom now preachers. Dann gibt es andere Leute, die eine starke Theologie haben und sie nennen sich Königreich jetzt Prediger. When I was young, maybe in my late teens or early 20s, I studied extremely the book of Revelation. Als ich in meinen späten Teenagerjahren oder frühen 20ern war, studierte ich sehr viel die Offenbarung. No, and I studied all the different theologies, amillennialism, premillennialism, postmillennialism and millennialism. Und ich studierte alle verschiedenen Theologien und all diese Zeitalter, Amillennialismus, Prämillennialismus, Postmillennialismus und Millennialismus. Post, you know, there are different theologies. Don't worry about that. Es gibt verschiedene Theologien. Mach dir darüber keine Sorgen. You know, but today I have, for me, the picture has become a little clearer. Doch heute ist für mich das Bild ein wenig klarer geworden. You know, because there are people who don't believe there will be a millennium. Es gibt Leute, die nicht glauben, dass es ein tausendjähriges Reich geben wird. And they actually have Bible verses that really make sense. Und sie haben tatsächlich Bibelverse, die wirklich Sinn machen. I would never judge anybody who has a certain view on the book on the end times. Ich würde nie jemanden verurteilen, der eine bestimmte Ansicht über die Endzeit hat. Because the truth is, everybody has Bible verses to back up what they believe. Die Wahrheit ist, dass jeder Bibelverse hat, um seine Überzeugung zu untermauern. It's actually really true. Das stimmt tatsächlich. But my understanding is that there will be a thousand-year reign of Jesus Christ. Meine Überzeugung ist, dass es ein tausendjähriges Reich geben wird, von Jesus Christus regiert. After Jesus will come back. Nachdem er zurückkommen wird. And there is also a kingdom right now. Und es gibt auch ein Königreich in diesem Moment. Because the people who only wait for the future millennium, they do so many things so that they can reign with Christ. Menschen, die nur auf das zukünftige Millennium warten, tun so viele Dinge, um mit Jesus zu regieren. But they don't reign in life now. Aber sie regieren nicht jetzt im Leben. So they always one day, one day, one day. Sie sagen immer eines Tages, eines Tages, eines Tages. But now they don't experience. Aber jetzt erleben sie es nicht. So I do believe that the kingdom of God is already right now a reality. Ich glaube, dass das Königreich Gottes bereits jetzt eine Realität ist. And I have Bible verses to back that up. Und ich habe Bibelverse, um dies zu belegen. You know, God has taken us out through Jesus Christ of the kingdom of darkness. Gott hat uns durch Jesus Christus aus dem Reich der Finsternis herausgeholt. And he's put us into the kingdom of his beloved son. Und er hat uns gesetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. And yet there will be a kingdom one day established where every one of us will walk in, hopefully. Und doch gibt es ein Königreich, das eines Tages errichtet wird, in das jeder eintreten wird, hoffentlich. But I find a danger in the life of Christian is this. Ich finde, dass folgendes eine Gefahr im Leben des Christen ist. When we make salvation the ultimate goal, wenn wir die Erlösung zum obersten Ziel machen, meaning sins forgiven and going to heaven. Was bedeutet, Sünden sind vergeben, wir kommen in den Himmel. Now, maybe you could say, but Reinhard, shouldn't that be the ultimate goal? Vielleicht würdest du jetzt sagen, Reinhard, ist das nicht das oberste Ziel? I don't think, not in that sense. Nein, das denke ich nicht. Nicht in diesem Sinne. Because if we believe that the ultimate purpose of God is to forgive us our sins and take us to heaven. Denn wenn wir glauben, dass das oberste Ziel von Gott ist, uns zu vergeben und uns in den Himmel zu bringen. First of all, why doesn't he take everybody to heaven the moment they get saved? Zuallererst, warum nimmt er nicht jeden in den Himmel, sobald er gerettet ist? So we'll take us, save us a lot of problems. Das würde uns einige Probleme ersparen. And a lot of other people too. Und vielen anderen Menschen auch. But the other reason is this. Der andere Grund ist dieser. How is God going to express himself on this earth unless it is through the sons of the kingdom? Wie drückt Gott sich auf dieser Erde aus, wenn nicht durch die Söhne des Königreiches? You see, and this passivity that one day, now we just hang in there until Jesus comes yes. for us. Und diese Passivität, eines Tages, halten wir durch, bis Jesus eines Tages wiederkommt. It's a very dangerous attitude. Das ist eine sehr gefährliche Einstellung. And the other problem with this theology that salvation is the ultimate goal, meaning sins forgiven and going to heaven. Und das andere Problem mit dieser Einstellung, dass die Erlösung das ultimative Ziel ist, was bedeutet, eines Tages in den Himmel zu kommen. This is the other problem. Hier ist das andere Problem. That because we don't understand everything is about kingdom. Weil wir nicht verstehen, dass sich alles um das Königreich dreht. There are so many gray areas in our lives. Gibt es in unserem Leben so viele Grauzonen? You know, Jesus said some incredibly radical things. Jesus sagte einige sehr radikale Dinge. Because Jesus came for many reasons. Denn Jesus kam aus vielen Gründen. One of the reasons was to preach the kingdom. Einer der Gründe war, das Königreich zu predigen. You know, the nation of Israel was a kingdom. Weißt du, Israel war ein Königreich. They understood what a kingdom was. Sie verstanden, was ein Königreich war. In the kingdom there is no gray. It's either black or white. In einem Königreich gibt es nicht grau. Entweder ist es weiß oder schwarz. Either you are in that kingdom or you're not in that kingdom. Entweder bist du in diesem Königreich oder du bist es nicht. If you're in that kingdom, you have to live by the laws of that kingdom. Wenn du in diesem Königreich bist, dann musst du nach den Gesetzen dieses Reiches leben. If you're not in that kingdom, you live by the laws of that kingdom that you're in. Wenn du nicht in diesem Königreich bist, lebst du nach den Gesetzen des Königreiches, in dem du lebst. So, what's a serious issue that we face? Was ist ein ernstes Problem, mit dem wir konfrontiert sind? That in the natural, there are many kingdoms. Im Natürlichen gibt es viele Königreiche. There are kingdoms, there are democracies. Es gibt Königreiche, Demokratien. There are dictatorships. Diktaturen. But in the spiritual world, there are only two kingdoms. Doch in der geistlichen Welt gibt es nur zwei Königreiche. The kingdom of light and the kingdom of darkness. Das Königreich des Lichts und das Königreich der Finsternis. And you will automatically be surrendered to one of those two kingdoms. Und du wirst automatisch von einem dieser beiden Königreiche übernommen. Once you understand that there are only two kingdoms, wenn du verstehst, dass es nur zwei Königreiche gibt, you will understand that this is a very serious issue. Wirst du verstehen, dass dies eine sehr ernste Angelegenheit ist. Plus, you will understand many of the words that Jesus said. Und du wirst viele der Worte verstehen, die Jesus gesagt hat. I give you a very simple, provocative and radical statement. Ich gebe dir eine sehr einfache, radikale und provokative Aussage. If you live a self-centered and selfish life as a Christian, wenn du als Christ ein egozentrisches und selbstsüchtiges Leben führst, you have surrendered an area of your life to the kingdom of Satan. Hast du einen Bereich deines Lebens dem Königreich von Satan hingegeben? Think about this. Denk darüber nach. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.